Jugend steht an der Spitze unserer Bewegung. Jugend ist die wahre Seele unseres Widerstands. Und in euren Händen werdet ihr uns den Sieg bringen. Ein Volk muss eine Einheit bilden, etwas Organisches, Ganzes, oder es ist dem Untergang geweiht. In allen Stunden. Wir sind deutsche Patrioten und im Kampf stehen wir allein. Umrannt von Verboten, von Schleier und Schein. Wir stehen zum Vaterland, sind heimattreu verbunden, wird die Wahrheit auch erstickt. Wir halten zu dir, Deutschland, in allen Stunden. Wir singen, was wir denken und kennen unser Ziel. Und wir halten stets Profil. Doch wir stehen zum Vaterland, sind heimattreu verbunden, wird die Wahrheit auch erstickt. Halten zu dir, Deutschland, in allen Stunden. Entfachen, weicht keiner seinem Weg. Wenn Feinde uns verlachen, ein jeder aufrecht steht. Doch wir stehen zum Vaterland, sind heimattreu verbunden, wird die Wahrheit auch erstickt. Wir halten zu dir, Deutschland. Land, können unseren Schwur nicht brechen, jedem Sturm halten wir stand und werden die Schande rächen. Doch wir stehen zum Vaterland, sind heimattreu verbunden, wird die Wahrheit auch erstickt. Wir halten zu dir, Deutschland. Zur Faust geballt die letzte Kraft im Gedenken an die Vorfahren, wie sie so manchen Sieg erbracht, wollen wir ihr Erbe bewahren. Doch wir stehen zum Vaterland, sind heimattreu verbunden, die Wahrheit auch erstickt. Wir halten zu dir, Deutschland, in allen Stunden.